Deutschlandfunk Soundcheck. Soundgewitter und liebliche Klänge. Neue Drum & Bass Produktion. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Thank you. Was für ein Soundgewitter von der Düsseldorfer Formation Phoneheads. Das Stück heißt Strings. Ich bleib mal bei atmosphärischen Drum and Bass Klängen von der CD Jungle Ist Volume 2. Die Formation nennt sich Exocet und das hypnotische Stück Demon Speeds. Das Bonner Label Wicked Wax bringt regelmäßig Compilations mit deutschen Drum-and-Bass-Künstlern auf den Markt. Gerade hörten wir Simon V. von der Wicked Wax Compilation Volume 6. Diesen Künstler aus Hamburg, den wir jetzt hören, nennt sich Takraf und er ist auf Volume 5 mit diesem Song präsent. Hamburger Drum and Bass Produzent Tuckcraft mit dem Stück In Motion. Eine der ersten Adressen, wenn es um weichen, softeren Drum and Bass geht, ist das englische Moving Shadow Label schon fast ein Garant für Geschmack und atmosphärische Sounds. Zum Beispiel die Compilation Storm from the East Volume 2 mit PFM und The 11th Hour. Thank you.

We'll be right back. Härtere Klänge von Mike Paradinas alias Usyk von seiner CD Royal Astronomy war das Stück The Motorbike Track. Jetzt ist es Zeit für einen harmonischen Ausklang im Soundcheck, in dem es heute um Drum and Bass Klänge ging. Das letzte Stück kommt von LTG Bukem mit dem Stück Music. Am Mikrofon war Thomas Elbern und der sagt jetzt schon mal Tschüss.